lokale Popszene für Schüler und Schülerinnen vom 9. Schuljahr an. In der folgenden Sendung beschäftigen wir uns mit dem Einsatz von Gitarren in der Popmusik. In vier Sendungen, liebe Musikschulfunkhörer, wollen wir uns mit dem Sound der Popmusik beschäftigen. Das heißt mit den typischen klanglichen Eigenschaften dieser verhältnismäßig jungen Art von Musik. Ihr kennt selbstverständlich diesen Begriff Sound. Und ihr wisst auch, was man darunter versteht. Das eigenständige klangliche Erscheinungsbild einer Gruppe, eines Solisten oder eben auch einer Sorte von Musik. Am Sound kann man zum Beispiel einen bestimmten Instrumentalisten oder Sänger erkennen. Jede interessante Gruppe pflegt ihren eigenen Sound. Und sicher könnt ihr alle nach wenigen Takten etwa Operetten- und Schlagermusik von dem unterscheiden, was man im Allgemeinen unter Popmusik versteht. Ihr unterscheidet spontan nach dem speziellen Klang der Stimmen und Instrumente, eben nach dem Sound. Weil aber der Sound ein kompliziertes Gebilde ist, das sich aus mehreren Einzelbestandteilen zusammensetzt, wollen wir uns in den vier Sendungen mit solchen Einzelbestandteilen beschäftigen. Die heutige Sendung will euch den besonderen Klang der Gitarre in der Popmusik vorstellen. Und da machen wir mit euch gleichsam einen Gang durch die kurze Geschichte der Popmusik, weil dadurch die Rolle der Gitarre am besten deutlich wird und weil man dabei am leichtesten die Entwicklung des Gitarrensounds erkennen kann. Angefangen hat die Popmusik in der Mitte der 50er Jahre mit dem Rock'n'Roll und gleich war auch die Gitarre mit von der Partie. Das hängt damit zusammen, dass die ersten Rockbands aus der Country-Musik stammten, in der Gitarren die wichtigsten Instrumente waren. Im Rock'n'Roll hatte die Gitarre zwei Aufgaben, die ihr bis heute in der Popmusik geblieben sind. Sie diente als Begleitinstrument und sie hatte eine Aufgabe als Soloinstrument. Hier ist gleich ein Beispiel für die Begleitfunktion. Die Gitarre hat die Aufgabe, den Gesang mit rhythmisch gespielten Akkorden zu unterstützen. Das ist ein gutes Beispiel für die Rhythmusgitarre. Ihr habt die Gitarre in ihrer Begleitfunktion gut hören können. Selbstverständlich benutzten die Rock'n'Roll-Gitarristen elektrische Gitarren, weil die Lautstärke ein wesentliches Merkmal ihrer Musik war und weil nur elektrisch verstärkte Gitarren entsprechend aufgedreht werden konnten. Zwar sahen die Instrumente damals noch weitgehend wie Natur- oder Wandergitarren aus, aber ohne Verstärkung mittels Tonabnehmer und Verstärkeranlage wäre der Sound gar nicht denkbar gewesen. Das wird deutlich am nächsten Beispiel, bei dem die Gitarre als Rock'n'Roll-Solo-Instrument zu hören ist. Solche Solo-Chorusse haben damals die Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hingerissen und damit begann auch der Siegeszug der Gitarre. Mit solchen Klängen begann die Bedeutung der Gitarre für die Musik der Jugend. Ein Rock'n'Roll-Star ohne ekstatische Gitarrensoli war nicht mehr vorstellbar. Und tausende von jungen Musikern übten fleißig auf der Gitarre, um solche Soli nachzuspielen. Wenig später, zur Zeit der großen Karriere von Elvis Presley, klangen die Gitarrensoli schon wesentlich anders. Zum einen war die elektrische Verstärkung stark verbessert, sodass vor allem Hall mit eingespielt werden konnte. Zum anderen wurden die Solopassagen so ins Ganze mit eingebaut, dass zum Beispiel der Hintergrundchor dazu mitsingen musste. Rock'n'Roll war die typische Musik für einen Star. Und der Rock'n'Roll-Star war in aller Regel Sänger und Gitarrist. So erklärt sich die große Bedeutung der Gitarre in dieser Musik. Der Rock'n'Roll wurde Anfang der 60er Jahre durch den Beat abgelöst. Fast alle frühen Beatbands gingen aus Rockgruppen hervor. Was Wunder, dass die Gitarre zum wichtigsten Beat-Instrument wurde. Nun ist aber der frühe Beat keine Star-Musik, sondern Leistung einer Gruppe. Deshalb gibt es zu Anfang auch kaum Soli. Die Gitarren dienten fast immer zur Begleitung als Rhythmusgitarren, wie bei den Beatles, die mit 3 Gitarren auftraten, die sämtlich Begleit- und Rhythmusfunktion hatten. Parallel zu dieser Musik lebte aber auch noch der Rock'n'Roll weiter, allerdings in klanglich veränderter Form. Durch den Einfluss der Beatgruppen waren jetzt am Rock-Sound meist mehrere Gitarren beteiligt und auch die weiterentwickelten Möglichkeiten der elektrischen Verstärkung wurden gründlich genutzt. Die bis heute bekannteste Band, die in der Rock'n'Roll-Tradition spielte, sind die Rolling Stones. Wir lassen euch ein Gitarrensolo von dieser Gruppe hören, bei dem ihr deutlich die Verwandtschaft zum Rock erkennen könnt. Das ist doch anders als bei Beatmusik. Dieses Gitarrensolo der Rolling Stones zeigte die Gitarre ganz in der Tradition der Rock'n'Roll-Gitarre. Solche exakt am Rock'n'Roll orientierten Gitarrenpassagen kann man bis heute hören. Immer wieder tauchen Gruppen auf, die den alten Stil möglichst genau nachspielen, natürlich einschließlich der Gitarrensoli. 1970 machten die CCR, die Creedence Clearwater Revival, mächtig Eindruck mit ihren Rockaufnahmen, die in modernisierter Form alte Gitarrenklangmuster auffrischten. Ihr werdet das sofort erkennen. Das war ein Gitarrensolo von einer Platte aus dem Jahre 1970, bei dem der Gitarrenstil der frühen Rock'n'Roll-Aufnahmen mit zeitgemäßer technischer Aufbereitung nachgeahmt wurde. Ihr habt jetzt verschiedene Formen von Gitarrenbeteiligung in der Popmusik gehört, Begleitung und Solo. Und ihr habt schon verschiedene klangliche Möglichkeiten erkennen können, Hallzutaten, Verzerrer, große Lautstärke. Jetzt wollen wir euch Musik vorstellen, bei der die technischen Möglichkeiten der E-Gitarre, der elektrischen Gitarre, voll genutzt sind und die vor allem im Bezug auf die Gitarre als Soloinstrument wesentlich interessanter ist als die Nachspielungen alter Rock-Soli. In der Mitte der 60er Jahre vermischte sich die Popmusik mit dem Blues, einer Musikart, die bis dahin fast ausschließlich von Jazzmusikern gespielt wurde. Die harmonische Gestaltung des Blues und die ihm innewohnenden Möglichkeiten zur freien Improvisation lockten die jungen Popmusiker. Und unter ihnen vor allem die Gitarristen zu enormen Soli heraus, die zeigten, welche klanglichen Möglichkeiten die Gitarre hat, wenn sie richtig eingesetzt und einfallsreich gespielt wird. Es gibt aus dieser Zeit eine Reihe von beachtenswerten Gitarristen und wir werden euch einige Beispiele von interessanten Solopassagen vorspielen. Hier ist zuerst Eric Clapton, der 1971 von einer Musikzeitschrift zum führenden Rockgitarristen erklärt wurde. Ihr hört ein Solo aus dem Jahr 1966 und ihr werdet erkennen, dass Clapton wirklich perfekt Gitarre spielt und dass er gut improvisiert. Er wird begleitet von John Mayalls Bluesbreakers. Ihr habt hier gut hören können, wie durch die Eigenschaften der elektrischen Verstärkung die Gitarre zu einem Melodieinstrument geworden ist, auf dem man auch lang angehaltene Töne und gleichsam singende Melodien spielen kann. Diese Klangeigenschaften spielen im Laufe der Weiterentwicklung eine wesentliche Rolle. Ähnliche klangliche Merkmale, nämlich die starke Betonung des melodischen Spiels, hört ihr auch beim nächsten Solo. Es wird gespielt von Alvin Lee, dem Solo-Gitarristen der Gruppe Ten Years After, und es stammt aus dem Jahr 1967. Im gleichen oder zumindest im ähnlichen Stil improvisierte 1967-68 auch Jimi Hendrix, den manche Leute als den größten Popgitarristen überhaupt bezeichnen. Ihr werdet am Ausschnitt aus einer Solopassage auch die Klangmerkmale des Melodiespiels erkennen. Aber ihr werdet auch merken, dass noch neue Techniken hinzukommen. Zu Anfang die Benutzung des Wah-Wah-Pedals, das Töne hervorbringen hilft, die so klingen, wie der Name des Zusatzschalters eben, wah, wah, wah. Dann die Einbeziehung großer Lautstärke, vor allem mit dröhnenden Tiefen. Und zuletzt noch die Benutzung von Jaultönen, in dem von einem Ton zum anderen stufenlos hinübergeglitten wird. Man könnte die zweite Hälfte der 60er Jahre als hohe Zeit der Gitarrensolisten bezeichnen. Wie hier gerade Jimi Hendrix, so brachten in der Zeit eine Reihe großer Gitarristen Platten heraus, auf denen interessante Soli zu hören waren. Fast jede der damals berühmten Gruppen hatte als Chef einen Gitarristen, der den Sound und das Image der Gruppe prägte. Natürlich können wir hier nicht alle berühmten Gitarristen vorstellen. Unsere Sendezeit reicht ohnehin nur für einen großzügigen Überblick über die Entwicklung des Gitarrespiels in der Popmusik. Wir möchten aber doch noch schnell darauf aufmerksam machen, dass am Ende der 60er Jahre, genau im Jahre 1969, auch die Beatles, die typischste aller Beat-Gruppen, Blues-beeinflusste Gitarrensoli in ihre Produktionen einbezogen. Hier ist eine Passage aus dem Titel »I Want You«, die ihr mit den Soli der Blues-Gitarristen vergleichen könnt. Merkt inzwischen sicher, dass Solopassagen auf der E-Gitarre zu einem ganz wesentlichen Klangmerkmal der Popmusik geworden sind. Und wenn ihr in Zukunft beim Musikhören mal auf Gitarrensoli achtet, werdet ihr feststellen, dass auch bei ziemlich einfachen Popmusikproduktionen häufig solche Einlagen vorkommen. Aber der Gitarrensound ist nicht beim Klang der 60er Jahre geblieben. Wir wollen euch noch einige Beispiele für die klangliche Weiterentwicklung vorstellen. Hier ist zunächst ein Solo des Gitarristen Jimmy Page von der Gruppe Led Zeppelin, bei dem ihr die Einbeziehung vieler technischer Mittel hören könnt. Hall, Lautstärke, schleifende Töne, starkes Vibrato, schnelle Läufe und Rückkopplungseffekte. Es ist nicht schwer zu erkennen, weil hier die Gitarre ganz allein spielt. Solche Gitarrenklänge, wie ihr sie bei diesem Solo der Led Zeppelin hören konntet, werden von den besonders fortschrittlichen Gitarristen der Popmusik technisch noch weiter verändert. Das wollen wir an Beispielen zweier Musiker zeigen. Einmal an Aufnahmen des 1970 gestorbenen Rock-Superstars Jimi Hendrix und zum anderen an Ausschnitten aus Stücken von John McLaughlin, den viele Kenner für den besten Gitarristen der 70er Jahre halten. Wir haben diese beiden Musiker deshalb ausgewählt, weil sie bestimmte Entwicklungen besonders deutlich erkennen lassen. Bei Jimi Hendrix ist es die maßlose Übersteigerung der technischen Mittel, die seine Musik so außergewöhnlich macht. Mit bis zu 12 Verstärkern und 48 Lautsprechern dröhnte er seine Gitarrensoli ins Publikum, wobei er Jaul- und Splitterklänge, extreme Tonverzerrungen, langanhaltende Rückkopplungen und vielfach überlagerte Klangformen bis ins Letzte ausnutzte. Solch überwältigendem Einsatz technischer Apparaturen, mit Steigerungen der Lautstärke bis an die Schmerzgrenze und mit Ausnutzung aller denkbaren Verstärkungseffekte spielte Jimi Hendrix beim Woodstock Festival 1969 eine Version der amerikanischen Nationalhymne, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Man hört Kriegsgeräusche, das Knattern von Maschinengewehren, das Heulen von Granaten und Düsenjägern, Bombeneinschläge und das Weinen von Menschen. Und das alles nur mit Hilfe einer einzigen Gitarre, aber mit Einsatz von Riesenverstärkern. Jimi Hendrix mit seiner Version der amerikanischen Nationalhymne, einem maßlosen Durcheinander extrem lauter Gitarrenklänge unter Anwendung aller bis dahin möglichen technischen Manipulationen des elektrisch verstärkten Klanges. Mit gleicher Intensität spielt John McLaughlin seine Gitarrensoli. Aber für ihn sind Lautstärke und Klangverzerrungen offenbar weniger wichtig. Sein Spiel erhält Leben und Reiz durch die brillante Spieltechnik. Im Vergleich zu Jimi Hendrix klingt das beherrscht, zumal klanglich die Gitarre gar nicht mal allzu sehr im Vordergrund steht. Die Aggressivität geht im Wesentlichen nicht von der Lautstärke aus, sondern von der Spielgeschwindigkeit, von den Wiederholungen einzelner musikalischer Motive und von dem starken rhythmischen Leben. Thank you. Ihr habt gehört, dass es anscheinend bei der Musik von John McLaughlin gar nicht mehr so sehr auf Verstärkereffekte ankommt. Auf der einen Seite wird die Spieltechnik stärker in den Vordergrund gestellt, wie bei unserem Beispiel gerade. Auf der anderen Seite kommen neuartige elektronische Klangmanipulationen ins Spiel, wie bei dem gleich folgenden Ausschnitt. Das ist ein Stück aus einer Aufnahme von 1976, bei dem gut erkennbar wird, wie der Gitarrenklang nach und nach elektronisch abgewandelt wird. Für solche neuartigen technischen Klangvariationen hat John McLaughlin eine Reihe elektronischer Apparaturen zur Verfügung, wie Gitarrensynthesizer, Frequenzwandler, Sequenzer und so weiter. Durch den Einsatz dieser Geräte wird der Gitarrenklang unendlich veränderbar. Immer neue Effekte sind möglich. Hier ist das Beispiel, an dem man die vorsichtige Veränderung vom natürlichen zum modulierten Gitarrenklang erkennen kann. Gitarre plus Live-Elektronik. Das scheint die Formel für die Popmusikgitarre der zweiten Hälfte der 70er Jahre zu sein, als deren typischen Vertreter wir John McLaughlin ausgewählt haben. Zum Abschluss senden wir noch ein Beispiel dieses Gitarristen. Es lässt die Verbindung von Gitarrenklängen und Elektronik erkennen. Gerade die Kopplung von natürlichen und technisch modulierten Klängen ist wohl die zukunftweisende musikalische Stilrichtung, auch beim Einsatz der Gitarre. Das war eine Sendung der Reihe Popszene unter dem Titel Der Sound der Popmusik. Beschäftigten wir uns heute mit Gitarrenmusik.